Ja, wow, da gibt es schon die erste Meldung. Vor einigen Tagen gab es ja diese Publikation und eine wahnsinnige Welle geschlagen. Mich interessiert, was vermuten Sie, ist das eine Etappe in der vierten technischen Revolution, die das ganze KI-Imperium und die Geschäftsmodelle, die sich bis jetzt entwickelt hatten, aufhebt, also ne, zerstört, überholt? Das wäre das eine. Und die andere Frage bezieht sich auf die Reaktion der Linken, sagen wir mal hier in unserer Republik, die beschreiben, mit welcher Unausweichlichkeit diese gesellschaftlichen Veränderungen sich vollziehen durch die Entwicklung des Wirtschaftsmodells global. Ist dann diese hilflose Flucht und Sehnsucht der Linken in diesen Staat, jetzt die Demokratie retten, jetzt alle zusammen und die unsere Demokratie und wir sollen hier irgendwas verteidigen, irgendwie unsere Werte, wo man denkt, nein, jetzt wenigstens meine Werte werden, ja, die ich jetzt hier verteidigen soll. Ist das einfach, also ist das auch so zwangsläufig, unausweichlich, diese infantile, kindische Rückzugsreaktion in das, was mal ein etwas weniger beschissener Staat gewesen ist? Oder gäbe es dann da Spielraum? Also ist das auch eine Frage fehlender Analyse, fehlender Staatskritik über die ganzen letzten Jahrzehnte? Und würden wir uns anders verhalten können, organisiert jetzt mal anders verhalten können, als hilflos mit den Omas gegen rechts auf dem Platz stehen? Ja. Inwiefern, also alle spüren ja die Veränderung, dass irgendetwas im Kapitalismus anders wird. Und es gibt ja auch verschiedene Theoretiker, jetzt zum Beispiel Varoufakis, der auch sagt, wir sind eigentlich schon in einer postkapitalistischen oligarchischen, er nennt es glaube ich eine oligarchisch-feudalistischen Phase, weil nicht mehr der Gegensatz zum Kapital und Arbeit das Zentrale ist, sondern tatsächlich das, was ja hinter dem Kapitalismus steht, das ist eigentlich eine Macht, Organisierung von Macht bedeutet, die uns nur über den Markt logisch rational erklärt wird. Wie weit kann, was erklärt diesen Übergang? Es war von einer Überakkumulationskrise Rede. Dabei, ich habe noch nicht verstanden, wie denn diese Überakkumulationskrise gelöst werden soll. Ist es der Krieg selber, der sie löst? Die Destruktion? Ja. Also die große Frage der Gesellschaftsutopie treibt mich um. Und du hast verschiedene Sachen gesagt, wo ich nicht drauf eingehen kann, weil das immer eine Definitionsmacht ist, aber die Frage für uns Potsdamer oder Brandenburger mal ganz praktisch. Wie könnten wir uns Potsdam vorstellen ohne Kapitalismus, ohne Ausbeutung? Was und wie könnte Potsdam aussehen? Die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns die Definition geben, was Kapitalismus und Ausbeutung ist, damit wir auf dem gleichen Level definieren. Also ja, reden. Also das Thema Boden hast du ein bisschen angeschnitten. Der Grund und Boden in Potsdam ist der größte Umverteilungsfaktor, weil die Mieten immer weiter steigen und die Bodenpreise. Und wenn man das, also den gehört Potsdam, gibt es ja, ne? Aber das mal richtig aufzudröseln, mal ganz einfach gesagt, ne? Wie könnte Potsdam aussehen ohne Kapitalismus, ohne Ausbildung? Jenseits von den großen Sachen, die du alle gesagt hast, ne? Aber wir können jetzt die ganzen Theoretiker und sonst wie hernehmen, aber für uns Potsdamer einfach mal eine Basis schaffen, auf was wir uns eigentlich, so wie junge Frau das da hinten gesagt hat, ne, auf was von der Basis reden wir? Reden wir aneinander vorbei, weil der unter Kapitalismus dies versteht, unter Ausbeutung jenes und so. Also das ist meine Frage der großen Utopie, auf die man sich einigen müsste. Also ich fange mal mit Frage nach, wie die Überakkumulation gelöst werden kann oder soll. Also der marxistische Kapitalismus-Theoretiker David Harvey, finde ich, hat ein schönes Bild dafür geprägt. Also dass im Grunde das Problem der Überakkumulation wird immer sozusagen verschoben. Also es wurde, ne, die Problematik der Überakkumulation in der Industrie verschob sich dann in den Finanzsektor, ne, durch also die spekulativen Blasen, die Spekulationstätigkeit, die Verwandlung der Investitionsfinanzierung durch die Finanzinvestition, letzten Endes, ne, also das Verhältnis zwischen Finanz- und Industriekapital auf den Kopf gestellt, die dann zu der Bankenkrise führte, ne, also die Banken, aber die dann gerettet werden mussten, also alles andere wäre viel, also katastrophaler gewesen, auch aus Kapitalperspektive, aber auch aus Arbeiterperspektive. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass man eben die Bankenrettung nicht genutzt hat, um die Banken dann, die auf staatliche Hilfen angewiesen waren, in öffentliche Dienstleistungsunternehmen zu verwandeln. Also, aber es wurde dann eben von dem Finanzsektor auf den Staat, in den Staat verlagert, der die Banken rettete. Der Staat verlagerte es dann in die Gesellschaft, indem er eben Austeritätspolitik durchsetzte. Und so ist es ein Problem, das nicht gelöst werden kann oder dauerhaft gelöst wird, aber das herumgeschoben werden kann, ne, durch staatliche Aktivität. Und dann zur Frage der Gesellschaftsutopie. Also ich glaube, dass Utopien ganz essentiell sind. Ich glaube, dass auch ein wesentlicher Aspekt der Krise der Linken ist, dass, oder es ist schon ein Symptom der Krise der historischen sozialistischen Arbeiterbewegung, dass sie sich heute Linke nennt. Also weil Linke ist immer nur ein relativer Begriff gewesen. Also links steht relativ zu rechts. Und links sind die linken Kräfte waren die, die immer eher für mehr Gleichheit orientiert waren. Und die rechten sind die, die letzten Endes auf Gleichheitsforderungen mit der Naturalisierung von Ungleichheit reagieren. Indem sie sagen, wir wollen keine Gesamtschulen, weil sozusagen wir wollen Elitenförderung machen, weil es geht, die Arbeiterklasse ist per Natur doof. So, ne? Oder wir wollen keine Entwicklungshilfe machen, weil der Afrikaner, der verfrisst das dann ja nur so, ne? Also in Anführungsstrichen. Ne? Also das heißt, letzten Endes, wodurch Rassismus und Klassismus, Gleichheitsforderungen von unten abgebügelt werden. Und trotzdem bleibt halt dieser Begriff links-rechts immer nur fokussiert auf eine Konfliktsituation, auf eine ganz konkrete politische Situation. Ist man jetzt für den Mindestlohn oder ist man gegen den Mindestlohn? Und die Linke ist für den Mindestlohn und die Rechte ist gegen den Mindestlohn. Aber es ist eben ein inhaltlich ansonsten nicht gefüllter Begriff. Ne? Und also ich habe mal einen Wörterbuchbeitrag für das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus geschrieben, links, rechts heißt der, in dem mir das dann auch erstmal bewusst geworden ist, also wie stark sich das semantisch verschoben hat, also dieser Begriff. Marx und Engels hätten sich niemals als Linke bezeichnet. Also links war für sie immer nur das Parlament, so halt der linke Flügel, der die Monarchie am weitesten einschränken wollte. Ja, und das verschiebt sich dann also in 7 Schritten letzten Endes bis heute, dass die Linkspartei eben entsteht und den Begriff demokratischer Sozialismus aufgibt. Ne? Also der Sozialismus, der zumindest ja eine Klassenbasis also identifiziert. Ne? Sozialismus ist die Bewegung oder die sozialistische Bewegung ist die Bewegung der Arbeiterklasse zu ihrer Selbstbefreiung und ein Endziel beinhaltet. Und da sind wir aber bei der Problematik, also oder der Tatsache, warum eben links-rechts ein Symptom ist, also dass man heute die meisten Sozialistinnen und Sozialisten sich als Linke bezeichnen und nicht als Sozialistinnen oder Sozialistinnen, ist, dass wir gar keinen Begriff mehr von der Utopie haben. Also wir können überhaupt nicht definieren, wohin eine sich sozialistisch nennende Bewegung will. Also wie sieht der Sozialismus im 21. Jahrhundert auf der Höhe der Zeit aus? Na? Also wie geht man beispielsweise mit den natürlichen Monopolen um? Also Jeremy Corbyn hat mal in dem total wirklich großartigen Programm, was eben Momentum Labour unter Corbyn hatte, hat aber gleichzeitig dann von einem nationalen, ich glaube es war Facebook, von einem nationalen Facebook gesprochen. Das ist ja absurd. Also ne, sozusagen diese Plattformen leben davon, so viele Konsumenten, so viele Nutzer wie möglich einzusammeln. Also Facebook funktioniert oder funktionierte, da sind ja nur noch Leute wie ich und noch ältere Leute drauf, aber das funktionierte eben, indem es so viele Leute wie möglich es nutzen lässt. Das gleiche gilt für TikTok, das gleiche gilt für Twitter bzw. X, das gleiche gilt für eBay, das gleiche gilt und so weiter und so fort. Das heißt also, wie geht man mit diesen natürlichen, quasi natürlichen Monopolen um? Evgeny Morozov sagt richtig, wir müssen die sozialisieren, vergesellschaften, aber vergesellschaften hieße einen Weltstaat gründen. Weil, also es kann keine nationalen WhatsApp, Facebook oder was auch immer geben, zumindest sind sie regional. Also Utopie hieße, ein Fernziel zu definieren, wo man dann alle Schritte der Politik dorthin daran bemessen kann, an diesem Fernziel, ne, ans Etappen. Also wie weit sind wir gekommen, zum Beispiel deutsche Wohnen enteignen. Okay, wir haben jetzt die großen Immobilienkonzerne vergesellschaftet, um den Mietenwahnsinn einzudämmen, ne, um halt das einzudämmen, dass das, was die Beschäftigten von ihrer Arbeit als Lohn mit nach Hause nehmen, dass ihnen das gleich also von der nächsten Kapitalform, nämlich dem Immobilienkapital, wieder aus der Tasche gezogen wird. Ne? Also du hast irgendwie einen guten Tarifabschluss, weil es vielleicht Fachkräftemangel gibt oder so, und dann kommt aber gleich das Immobilienkapital und sagt, ja, ne, mach die Hand auf. Also der dritte Band des Kapitals insbesondere, ne, ist dafür sehr, sehr nützlich, um das zu verstehen. Ne? Aber was wäre? Man hat dann alle Immobilienkonzerne mit über 3000 Einheiten in öffentliche Unternehmen verwandelt, in Genossenschaften, also öffentliche Genossenschaften. Und aber wie steht das in Verbindung? Was ist sozusagen die Verknüpfung zu einer postkapitalistischen Welt? Ne? Und das glaube ich, also die Schwierigkeit besteht darin, einerseits sozusagen die Etappen zu definieren und dann die Kräfte zu identifizieren, die auch diese Etappen durchlaufen können, die darauf hinarbeiten. Und da ist man natürlich immer noch in der Situation, dass die Linke, die sich so nennt, also die gesellschaftliche Linke oder die antikapitalistischen Kräfte, ihre Niederlage im Neoliberalismus bis heute nicht überwunden haben. Ne? Also vor allem die Arbeiterbewegung, also warum überhaupt die Arbeiterbewegung? Ich glaube, also sozusagen, was man sich klar machen muss, ist, der Kapitalismus wird niemals auch nur humanisiert jeder gesellschaftliche Fortschritt wird nicht erreicht werden ohne die organisierte Arbeiterbewegung. Und der Beweis dafür ist die rot-grüne Regierung von 1998 bis 2005. Es gab ja lange die Diskussion, da setzen wir jetzt auf die alten sozialen Bewegungen, die Arbeiterbewegung, oder sind die nicht eingekauft? Und da sind doch diese ganz dynamischen neuen sozialen Bewegungen, Ökobewegung, Umweltbewegung, Frauenbewegung, Schwulen-Lesben-Bewegung, also heute LGBTQIA, heute Klimabewegung und so weiter und so fort. Aber diese neuen sozialen Bewegungen haben halt das Problem, dass sie kapitalseitig letztlich gar nicht wirksam werden können. Also die rot-grüne Regierung, finde ich, zeigt ganz genau, was es bedeutet, auf Bewegungen zu setzen, die nicht die Arbeiterbewegung sind, weil die neuen sozialen Bewegungen unter Schröder, Fischer an die Macht kamen. Aber statt des Ökosozialismus, den die Umweltbewegung mal wollte, gab es das Dosenpfand. So, ne? Und den Emissionshandel, also dass die Konzerne damit handeln können, wer wie viel die Luft verpesten darf. Das waren einfach Sachen, die mit dem Kapitalismus, mit den herrschenden Konzernen kompatibel waren. Das Gleiche gilt für die Frauenbewegung. Ne? Es gab eben keine kostenlosen Kitas und kostenlosen Altenpflegeeinrichtungen. Da hätte man dem Kapital richtig was wegnehmen müssen. Man hätte einfach Klassenkampf gewinnen müssen. Stattdessen gab es Binnen-Is oder Sternchen oder Quotenregelungen in DAX-Konzernen. So, ne? Das heißt also, gesellschaftliche Veränderung wird nicht ohne die Arbeiterbewegung stattfinden. Aber die Arbeiterbewegung ist in der historischen Defensive aus der neoliberalen Epoche. Und das ist die Problematik, wie man einerseits ein Fernziel definiert, aber gleichzeitig auch die Gruppen, die dorthin arbeiten können. Ja, klar. Du arbeitest ja an der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Warum gibt es von der Stiftung keine Analyse für eine Großstadt, für ein Bundesland, wie viel Umverteilung, wie viel Ausbeutung es dort gibt? Naja, es gibt also die Trautwetter-Studie über wem gehört Berlin. Berlin, ja. Ne? So, ja. Also, wir sind ein pluraler Verein. Vielleicht ein Satz zu der, und die Schwäche der Linken ist der Grund, warum die Rechte so stark ist. Absolut. In einer Krise, wie wir sie heute haben, einer Dauerkrise des Systems, des globalen Kapitalismus, wenn man Verhältnisse hat, die unhaltbar sind, aber die sozialistischen Kräfte, die antikapitalistischen Kräfte zu schwach sind, Auswege aus der Krise zu weisen, die egalitär sind, also gleich, die alle mitnehmen, die nicht diskriminieren, und die solidarisch sind. So, wenn es keine realistischen Wege in diese Richtung gibt, dann profitiert die Rechte, weil die Rechte sagt, es kann alles so bleiben, wie es ist. Ne? Also der Wohlstand, den wir haben, kann gehalten werden, wenn man eben nur brutal genug gegen diejenigen vorgeht, die es nicht verdient haben. Ne? Also die entweder nicht die Staatsbürgerschaft haben, weil über die Staatsbürgerschaft werden Ansprüche formuliert an den Staat, oder die faul sind, die sich nicht vernünftig dem Markt unterworfen haben, oder die parasitisch vom Staat leben, so wie unser einer. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung wird ja von öffentlichen Mitteln finanziert. Wenn man nur radikal, wie Trump es jetzt macht, den öffentlichen Sektor kaputt haut, wenn man radikal gegen Migranten und Migrantinnen vorgeht und vor allem die Daumenschrauben, jetzt wie man es hierzulande erlebt, den Hartz-IV-Beziehern oder den Bürgergeldbeziehern, denen die Daumenschrauben anlegt, dass es dann noch reichen kann. Und die Zäsur, die wir erlebt haben, war im Juli 2015, als Syriza seine Niederlage erlebte. Also es ist kein Zufall, dass die Kreditstrangulation von Syriza zeitlich genau einhergeht mit der Flüchtlingskrise. Im Juli 2015 unterliegt Syriza und damit die Idee eines sozialen Europas, eines anderen nicht-neoliberalen Europas. Ein Monat später kommt die Flüchtlingskrise und ihr erinnert euch, Alexander Gauland, ne, die AfD war damals in der Krise, Alexander Gauland sagte, er müsse Angela Merkel ein Dankesschreiben schicken für wir schaffen das, weil das im Grunde es der AfD ermöglicht hat, sich durch Rassismus letzten Endes hochzuziehen. Ne? Und damit komme ich dann zu dem, was du sagst, also Linke, die Demokratie verteidigen. Es ist halt, also wenn die These stimmt, dass der Aufstieg faschistischer Kräfte unaufhaltsam ist, solange es keine glaubwürdige, sichtbare, realistische, radikale antikapitalistische Alternative gibt, dann ist es natürlich schwierig, sich mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz hier auf einer Demo gegen rechts zu treffen, deren Politik verantwortlich ist, wesentlich verantwortlich dafür ist, dass die rechten Kräfte diesen Aufstieg erleben. Von daher, also glaube ich, es braucht einen dritten Pol, wie wir das in meiner Stiftung genannt haben, also eine Politik, eine Bewegung, die sich radikal unterscheidet von sowohl der radikalen Rechten, die es zu bekämpfen gibt, das sind Faschisten, da muss man sich nichts vormachen, also es sind faschistische Kräfte, und aber gleichzeitig radikal unterscheidet von dem liberalen Zentrum, das nicht mehr mehrheitsfähig ist und das mit seiner Politik verantwortlich ist für den Aufstieg der Rechten, insbesondere auch die Ampel. Also was ich der Ampel niemals verzeihen werde, ist, dass sie soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz in einen Gegensatz gebracht hat. Der Klimaschutz ist beschädigt auf mindestens anderthalb Jahrzehnte, und das ist eine Zeit, die wir nicht haben. Und das hat aber die Ampel verbrochen. Das war nicht notwendig so. Und dafür muss man Robert Habeck und Co. auch verantwortlich machen. Und vielleicht nochmal, also weil es mir jetzt gerade auf der Zunge liegt, also es schlägt eigentlich auch den Bogen nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, mit der Umbenennung der also der sozialistischen Partei sozusagen, der demokratischen sozialistischen Partei in die Linke, so, ne? Was aus meiner Sicht ja schon auch ein bisschen in dieser Geschichte steht, dass man den Beschuss der bürgerlichen Mitte damals schon nicht standgehalten hat, auch irgendwie mit diesem Begriff Sozialismus, ne, dem ganzen Antikommunismus und so weiter. Also eigentlich, also du kannst mir gerne widersprechen, aber irgendwie so ein, da ja schon auch so ein Schritt Richtung Annäherung an eine bürgerliche Mitte, wo man dann gerne mitspielen will, und am Ende steht man dann, ne, gegen die rechten Kräfte gemeinsam irgendwo auf dem Marktplatz, statt sich in seine sozialistische Tradition zu stellen. Also das ist aus meiner Sicht ja auch sowas, man hätte ja auch viel eher, also ne, viel weiter zurück vor die Geschichte der DDR und so weiter, viel selbstbewusster zu diesem Zeitpunkt sagen können, nee, wir stehen hier in einer langen sozialistischen Tradition der Arbeiterbewegung so, und wir stehen in Opposition zu faschistischen Kräften, aber auch zu einer bürgerlichen, liberalen Politik und so und zum Kapital. Also, und ich glaube, diese Doppelopposition, die kriegt die Linke einfach als Partei echt nicht so richtig gut hin, und dazu muss man aber auch sehr laut sein und sehr viele sein, und ich hoffe, dass das wieder wird. Sie hatten ja vorhin etwas gesagt, dass da in den 70er Jahren der Völkerschock und was sich dann daraus ergibt, was irgendwie mal auf makroökonomischer Ebene interessiert. Vielleicht sind Sie ja glücklicherweise jemand, der... Du kannst du der Arbeiterbewegung nutzen. Dann bei Bourgeoisen Sie. Okay, alles klar. Wohl als Götze meiner national-religiösen... Okay, gut, gut, gut. Aber was mich interessiert ist, wenn man das globalwirtschaftlich betrachtet, ist das ja genau der Zeitraum, wo die Unternehmen, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich verschuldet haben, um zu investieren und damit diese, ja, ein wichtiger Faktor in dieser sozialen Marktwirtschaft, wie sie sich in Westeuropa etabliert waren, die hören ja irgendwie dann auf, genau in diesem Zeitraum Schuldner zu sein. Und die privaten Haushalte sparen immer, weil man weiß ja nie, ob man nicht ein Enkelkind kriegt oder so. Da braucht man ja auch Geld für den Kinderwagen und so weiter und so fort. Und der Staat musste sich nicht verschulden, weil das haben die Unternehmen übernommen. Was mich interessiert, ist jetzt detailliert, wie ist das genau verbunden gewesen? Also was genau passiert, dass die Unternehmen, dass sich plötzlich erlauben können, sich nicht mehr verschulden zu müssen in diesem System? Also wie hängt das zusammen? Was machen diese anderen Faktoren? Und dann hatten Sie die Frage nach dem Sieg nicht beantwortet. Was, ja. Vielleicht geht es jetzt nicht. Ich habe eine Verständnisfrage. Und zwar dieser Vorgang oder die ganzen Dinge, die passieren, die du beschrieben hattest, im postliberalen Kapitalismus, haben sich jetzt, glaube ich, in der Erzählung hauptsächlich so auf den Westen bezogen. Und meine Frage ist, ist das ein Phänomen, was jetzt eher im Westen passiert, oder ist es in zum Beispiel China schon passiert? Ich habe aus deiner Ausführung gelesen, dass du versuchst, dankenswerterweise die aktuellen Veränderungen auf eine theoretische Grundlage zu stellen. Also dass das ein bisschen der Faden sein sollte, dass man nicht so sehr zum Beispiel auf die Personen gucken sollte, sondern was ist da systemisch angelegt. Und da hattest du am Anfang, als ich ganz viele Einwände, aber die habe ich alle vergessen. Aber den ersten am Anfang habe ich mir gemerkt, nämlich da hast du gesagt, ja vielleicht nicht so gemein, aber es kam so rüber, als dass die Krisen der Motor wären von den Entwicklungen. Also dass nach jeder Krise ist dann irgendwas anders und der Kapitalismus nicht mehr der gleiche wie vorher. Naja, okay, der bleibt natürlich immer der gleiche, aber egal. Ist das ganz logisch anders zu erklären, dass in der Art und Weise, wie kapitalistische Ökonomie, was in ihrer Wurzel, in ihrem Kern angelegt ist, diese ganzen Prozesse von vornherein drinstecken und die Krisen immer nur quasi in der Entwicklung dieses Ruckeln sind? Also wo die äußere Form oder die Fähigkeit der Staaten, damit umzugehen, ja, immer so ein bisschen hinterherhängt, hinter den ökonomischen Veränderungen, die Mehrwertproduktion immer mehr zum Geld verlagern. Also, oder wie Marx das mal gesagt hat, das Geld kommt zu sich. Also der Umschlag von WGW nach GWG' jetzt zu einem Ende kommt, oder? Dahin, wo es quasi immer schon hin wollte, was also ein ganz anderes Management verlangt und sich da also komplett irrationale Entwicklungen auftun, die man sich gar nicht erträumen lassen mag, was da jetzt Manager des globalen Kapitalismus sich jetzt vorstellen, wie man das vielleicht wieder in den Griff kriegen sollte mit Bargeldabschaffung und keine Ahnung, also dass man das alles per Computer steuern könnte, sämtliche Menschen anflanschen an die große Geldvermehrungsmaschine, dass sie dann nach wie vor noch laufen kann. Also, ich überspitze mal, Manager denken nicht. Manager versuchen, Profite zu maximieren. Und das Problem des westlichen Kapitalismus in dieser Krise ist, dass er einfach, also auch in Bezug auf die Klimakrise, sehr geringe Planungsressourcen hat. Also auf der einen Seite, ich hatte lange darüber gesprochen, dass der Staat, der Krisenmanager im Kapitalismus ist, also der Staat muss sozusagen die Widersprüche des Kapitalismus, also seine ökonomischen, seine gesellschaftlichen, sozialen Widersprüche bearbeiten. Und der Staat ist im Prinzip der Akteur, der durch die Krise hindurch etwas Neues, ein neues kapitalistisches System entstehen lässt. Und es ist aber nicht nur der Staat, dem die Ressourcen fehlen, um die Krisen zu bearbeiten, sondern die Problematik besteht auch darin, dass wir es eben mit, also jetzt verglichen mit China, ne? China definiert, also dass sie bis 2030 den Peak, den Scheitelpunkt der CO2-Emissionen erreicht haben will und 2035 dann keine Verbrenner mehr zulassen will, 2049 zu einer sozialistischen Gesellschaft herangereift sein will und so. Also es ist eine langfristige Planung, 2060 klimaneutral sein will. Das ist in einem liberalen Kapitalismus schwieriger, weil er kein Zentrum hat, ne? Also es gibt Parteien, die alle 4 Jahre oder Regierungen, die alle 4 Jahre abgewählt werden. Dann gibt es private, profitorientierte Konzerne, deren Management-Turnus sich alle 4 Jahre durchwechselt. Ne? Also sozusagen das Management eines privaten Konzerns wechselt sich alle 4 Jahre durch. Und die innere Planung eines Unternehmens ist eben auch auf 3-Jahrespläne ausgelegt. Ne? Also das heißt also, dass zum Beispiel, wenn VW hat versucht, auf die E-Mobilität umzustellen, dann hat man gemerkt, dass man nicht mehr konkurrenzfähig ist gegen insbesondere chinesische E-Autos. Dann hat man diese Pläne plötzlich wieder über den Haufen geworfen. Die EU ist hinterhergegangen. Ne? Von der Leyen hat jetzt im Grunde also das Aus des Verbrenners ins Aus befördert, also revidiert. Ne? Man sieht es in den USA. Also, oder auch jetzt das mit der kommenden Regierung von Merz. Ne? Du hast eine erratische Politik. Wenn es stimmt, dass die Biden-Administration versucht hat, mit Bidenomics, dem Inflation Reduction Act und dem Chips and Science Act, China mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, ne? Also die Reindustrialisierung durch eine starke Industriepolitik herbeizuführen, Industrieförderung, dann wird es jetzt plötzlich von Trump wieder in Frage gestellt. Ne? Also reindustrialisieren wollten sie alle, das war das Ziel seit Obama. Aber die Mittel sind völlig gegensätzliche. Die Demokraten, auch insbesondere unter Biden, haben Reindustrialisierung versucht durch den Inflation Reduction Act, indem es Förderung gibt für alle Konzerne, die 80% der Lieferketten in die USA verlagern. Das zieht im Prinzip, das ist ein Crowding-in von Investitionen, das zieht also Kapital aus Europa ab. Also ne, europäische Konzerne, vor allem die Energieintensiven, die jetzt unter der Energiekrise leiden. Also die Kilowattstunde kostet in Deutschland das Dreifache wie in den USA und das Siebenfache verglichen mit China. Ne, die sozusagen Chemieindustrie insbesondere, aber auch metallverarbeitende Industrie wandern dann in die USA, um in den Genuss des Inflation Reduction Act zu kommen. Jetzt ist offen, ob Trump den fortsetzen wird, aber letzten Endes ist die Trump-Logik, er versucht es klassisch neoliberal, wir senken die Steuern für Konzerne und Milliardäre und hoffen dann, dass das Kapital anziehen wird. Ne? Das hat er 2017 schon versucht, das ist ja Trickle-Down-Economics, das Einzige, was darunter geregnet ist, ist die Pisse der Milliardäre. Aber trotzdem ist es sehr erratisch und erlaubt nicht eine dauerhafte Planung. Und das ist meine These, dass genau das dazu führt, dass der Kapitalismus im Westen autoritärer wird. Habt ihr Trump gesehen bei der Amtseinführung? Und das ist nicht erst mit Trump geschehen, das hat auch Biden so gemacht. Er hat ja so einen Stapel mit Exekutivanordnungen da, ne, die er alle dann so genüsslich so unterzeichnet und in die Kamera gehalten hat und so. Also die Zentralisierung von Entscheidungsfunktionen im Präsidentenamt oder im Kanzleramt, das wird zunehmen. Das heißt nicht, dass da nicht noch gewählt werden wird. Ne? Aber die Parlamente haben halt einfach nichts mehr zu entscheiden. Das ist eine allgemeine Tendenz auch im Neoliberalismus gewesen, die Parlamente zu entmachten durch Verfassung. Ne? Du wählst eine linke Partei, aber die hat dann eine Schuldenbremse und kann dagegen, wird eben durch diese Art von Verfassungsrangregelungen geknechtet. Aber es ist trotzdem eine neue Qualität. Und dann zu den Krisen, also ich glaube, also was sich ändert im Kapitalismus durch die Krise, passiert auf den drei Ebenen. Also es gibt neue Kapital-Arbeitsbeziehungen, es ist eben was anderes, ob es Kapitalismus beruht auf Arbeitsplatzgarantien, auf Vollbeschäftigungspolitik, auf stabile, ne, gewerkschaftlich organisierte Beschäftigung oder ob es auf Honorarverträgen und Werkverträgen, ne, Leiharbeit, also einer zunehmenden Prekarisierung von Arbeit beruht. Ne? Also die sozusagen die Kapital-Arbeitsbeziehungen verändern sich gemäß dessen, was für einen Zeitraum die beste Profitabilität des Kapitals ermöglicht, bis es dann irgendwann zum Hemmschuh wird. Das Gleiche gilt für Staaten. Ne? Also der Kapitalismus ist mit vielen Formen von Herrschaft kompatibel. Lenin hat mal gesagt, die Demokratie sei die beste Hülle des Kapitalismus. Das war ziemlich vorausschauend, weil er das gesagt hat zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Kapitalismen sehr autoritär, obrigkeitsstaatlich organisiert gewesen sind. Konnte dann aber nicht unbedingt erklären, warum dann in der Krise des Kapitalismus in den 30er Jahren plötzlich überall autoritäre, faschistische Herrschaftsformen mit dem Kapitalismus einhergingen, ne? Mit dem Krisenkapitalismus. Adorno und Horkheimer haben dann in dieser Zeit Aufsätze geschrieben, in denen sie gesagt haben, na, der Faschismus ist eigentlich die perfekte Herrschaftsform oder adäquate Herrschaftsform für den Spätkapitalismus. Die hatten dann ein bisschen Erklärungsprobleme, als dann nach 1945 die Zahl der formell liberaldemokratischen Staaten immer mehr zunahm. Ne? Also, und von daher gibt es offensichtlich, also ist der, wie Franz Neumann mal gesagt hat, der liberale Staat oder der Kapitalismus war immer so liberal oder autoritär, wie es die Interessen der Bourgeoisie oder des Großbürgertums es erforderten, also der dominanten Kapitalfraktion in einem Land. Und mir scheint das, also die Schwierigkeiten des Westens, also insbesondere mit China zu konkurrieren, eben die autoritären Tendenzen im Westen befördert und interessanterweise da den rechtsautoritären Nationalismus potenziell zum Partner macht. Na, weil lange bin ich davon ausgegangen, also dass so Parteien wie die AfD im Gegensatz zur NSDAP nicht funktional waren für die Interessen von Bosch, Siemens, Daimler und Co., ne, von Audi und VW. Warum nicht? Weil die AfD, um jetzt alleine mal über Deutschland zu sprechen, die waren gegen den Euro und gegen die NATO. Ne? Und der Euro war für das deutsche Exportmodell natürlich der Sprungbrett in die Welt. Also ne, Deutschland hätte niemals Exportweltmeister sein können mit der D-Mark. Dafür braucht es den Euro, der im Grunde die D-Mark abgewertet hat und dadurch die Konkurrenzfähigkeit, die Exportfähigkeit ermöglichte. Ne? Das heißt, also, solange die AfD nicht für den Euro war, wäre sie kein Bündnispartner von den dominanten transnationalen Konzernen gewesen, dominanten Kräften im Staat. Das Gleiche gilt für die NATO. Die NATO ist eben der bewaffnete Arm, der global Handelswege im Interesse, ne, der ausländische Direktinvestitionen im Zweifelsfall schützt. Erinnert euch an Horst Köhler, der jetzt ja gerade gestorben ist. Der musste damals noch zurücktreten. Joachim Gauck konnte das groß rumposaunen. Also eine, Zitat Köhler, eine so globalisierungsabhängige Wirtschaft wie Deutschland könne es sich nicht leisten, dauerhaft ein wirtschaftlicher Gigant, aber ein außenpolitischer Zwerg zu sein. Deswegen müssen wir mehr Verantwortung nehmen, deswegen müssen wir mehr aufrüsten, um eigenmächtig auch ohne die USA militärisch und so weiter. Das heißt also, die NATO war und ist der militärische Arm zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung des globalen Kapitalismus. Solange aber die AfD gegen die NATO und kritisch jetzt zum Beispiel zum Ukraine-Krieg eingestellt ist, konnte sie nicht ein Bündnispartner sein. Interessanterweise ändert sich das jetzt und in einem Tempo, das wirklich atemberaubend ist. Na, also das hat angefangen mit der Europawahl. Wenn ihr euch gefragt habt, wie kam das zustande, dass die AfD nicht in eine Fraktion mit Le Pen und Meloni gegangen ist? Na, weil Le Pen und Meloni sich in den Westen eingereiht haben. Na, also letzten Endes, da hat der Gaza-Konflikt ein Transmissionsriemen auch gespielt und so. Und da hat aber der Höcke-Flügel sich letzten Endes nochmal durchsetzen können mit einer neue Weltordnung, ne? All die Thesen, die es in der extremen Rechten bei den Neonazis gibt, ne? Also es gibt eine neue Weltordnung, die kommt von den USA, alles was schlimm ist in der Welt kommt von den USA und so, ne? Also sozusagen ein eher nationalsozialistischer, also traditionell narzisstischer Antikapitalismus oder Globalisierungskritik. Das hat sich aber gewandelt, ne? Und zwar unter der Sogwirkung von Donald Trump. Und die ist enorm, ne? Also Trump und Musk. Also das Video von Alice Weidel mit Elon Musk, die Rolle, die Musk gespielt hat jetzt beim AfD-Parteitag. Und wir haben jetzt eine Situation, dass die Weidel im ZDF-Interview plötzlich sagt, naja, also im Programm ist man noch gegen den Euro. Da stellt sie sich hin und sagt, naja, also das mit dem Euro-Ausstieg, das hätte man damals machen müssen bei der globalen Finanzkrise. Also eingetütet, ne? Man ist jetzt plötzlich für den Euro und man ist auch die Forderung von Donald Trump für mehr Aufrüstung. Die Forderungen sind, dass damit man sich gemeinsam transatlantisch die Arbeit gegen China teilt. Das war immer die Forderung seit Obama, ne? Die Europäer müssen aufrüsten, damit die USA nicht alleine es mit China aufnehmen, damit die Europäer ihren Beitrag gegen China leisten. Und Weidel stellt sich hin und sagt, 5% Aufrüstung, wie Trump es gefordert hat, ja klar, warum nicht? Und dabei sagt selbst Trump, das ist nur ein Verhandlungserpressungsmittel, ne? Also sozusagen, das ist die Maximalforderung, um dann bei Robert Habeck zu landen, der das dann noch als Kompromiss beschrieben hat, dass er 3,5% des Bruttoinlandsprodukts, das heißt die Hälfte des Haushaltes Deutschlands für Rüstung ausgeben will. Und das heißt also, es gibt hier eine enorme Sogwirkung. Also Meloni und Le Pen sind schon funktional für den Konflikt mit China. Die AfD wird es. Bestes Beispiel auch nochmal Maximilian Krah. Der war eher auf der Höcke-Seite. Ne? Die hatten die Vorstellung, okay, wir spalten die CDU und werden die CDU ersetzen. Also gehen nicht den Weg, den Weidel gehen will. Krah hat nach Trumps Wahl einfach gesagt, vergesst alles, was ich zuletzt immer gesagt habe. Ich bin jetzt pro-westlich und Benedikt Kaiser und halt ne, so quasi Höcke, Flügel-Leute, die werfen ihm dann Verrat vor, aber Höcke ist ein ziemlich einsamer Politiker mittlerweile in der AfD und diese Position wird sich nicht halten lassen. Und damit aber ergeben sich die Grundlagen für die Kicklisierung der westlichen Staaten, ne? Dass es möglich ist, dass also die FPÖ Regierungspartei wird und Kanzler stellt. Ist jetzt geplatzt, gucken wir mal, wie das weitergeht. Also dass Bündnisse zwischen Weidel und Merz natürlich möglich werden. Die sind jetzt noch nicht möglich. Ich rechne nicht damit, also das wird nicht passieren. Also Merz hat versucht, sich eben Grün und SPD zurechtzulegen, indem er gedroht hat, guck mal, ich könnte theoretisch auch mit denen, also werdet mal nicht zu aufmüpfig, wenn es um Koalitionsverhandlungen geht. Aber perspektivisch sind die rechtsautoritären nationalistischen Kräfte, die neofaschistischen, faschistischen Parteien Bündnispartner in einem zunehmend autoritären oder postliberalen Kapitalismus. Jetzt dann die Frage, bezieht sich das nur auf den Westen? Also was Humbug ist, ist die Erzählung der Demokratien versus Autokratien. Na, das ist die neue kalte Kriegsideologie, die ist sehr hemdsärmlich, weil das hören auch die Leute in Brasilien, das hört auch Lula, das hören auch die Leute in Indien und das hören auch ne, die Leute in Südafrika. Und offensichtlich gibt es also bei den BRICS, gegen die es ja geht, also gegen die sich das richtet, gibt es unterschiedliche politische, unterschiedliche Staatsformen. Was sie eint, ist ein gemeinsames ökonomisches Interesse, die westliche Vorherrschaft zu beenden. Na, oder zumindest sozusagen also die Unterordnung in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung zu beenden oder ihre Position zu verbessern. Und was diese Demokratie versus Autokratien-Erzählung halt überhaupt nicht erklären kann, ist, dass jemand wie Milei, also unter dem Vorgänger von Milei in Argentinien, ein Linksperonist, Demokrat, schließt sich Argentinien den BRICS an, also den Autokratien. Unter Milei wird das gekippt und man wird Teil des westlichen Bündnisses. Also es geht hier nicht um Staatsformen, es geht nicht um Werte, es geht ganz klar um Interessen und das alles andere ist Ideologie. Das, was unter Autokratien zusammengefasst worden ist oder globaler Autoritarismus, leider auch bei uns in der Stiftung, gab es eine Studie zum globalen Autoritarismus, kann man nicht zusammenfassen, weil es so unterschiedliche geschichtliche Ursprünge hat. Also China ist aus einer kommunistischen Revolution entstanden. Die Parteiform Chinas entstammt dem leninistischen Parteienprinzip, ne, und folgt im Prinzip, also wirtschaftspolitisch ist es in eine andere Richtung gegangen unter Deng 1978, aber es steht noch in der Tradition der marxistisch-leninistischen Parteitheorie. Russland unter Putin hat damit nichts zu tun, hat mit der Sowjetunion nichts zu tun. Es ist sozusagen ein gescheiterter liberaler Kapitalismus, der in seinem Scheitern dann autokratisch-nationalistisch geworden ist. Ne. Bolsonaro wieder eine ganz andere Geschichte. Ne. Modi in Indien war auch wiederum eine ganz andere Geschichte. Also es lässt sich, glaube ich, damit nicht beschreiben. Was aber Tatsache ist, ist, dass, wenn man sagt postliberal oder wie ich es sage, es geht einmal um die Staatsform und einmal um die internationale Ordnung. Was die Staatsform anbelangt, ist China natürlich ein von der kommunistischen Partei regiert. Es ist ja ein Mehrparteiensystem, aber die Rolle der kommunistischen Partei, ein bisschen wie in der DDR, ist festgeschrieben in der Verfassung. Gibt es alle möglichen Studien. Also man muss es gar nicht normativ bewerten. Es gibt Studien über die demokratische Responsivität, ne? Also wie responsiv reagiert ein System auf Forderungen aus der Bevölkerung. Aber das ist gar nicht der Punkt. Das chinesische System ist historisch so gewachsen und operiert jetzt mit seiner Systematik in dieser Konstellation der Konkurrenz mit den USA. Und der kommunistisch geführte Staat hat dadurch besonders gute Ausgangsbedingungen und wirkt dementsprechend, also hat eine postliberalisierende Wirkung auf den Westen. Also bei Gramsci gibt es den Begriff der passiven Revolution, also der von außen erzwungenen Modernisierung. Und der zunehmend autoritäre Charakter in westlicher Staatsform entsteht in Reaktion auf China, aber ist nicht das Ergebnis der chinesischen Politik, wenn du verstehst, was ich meine. Was jetzt den anderen Aspekt des Postliberalen anbelangt, also der sich auf die internationale Ordnung bezieht. Ich hatte am Anfang ja gefrotzelt, China ist der letzte Verteidiger der neoliberalen Globalisierung oder der letzte Verteidiger des Washington Consensus. Also hat China kein Interesse daran, an einem neuen Kalten Krieg. Wenn im Prinzip die Situation so bleibt, wie sie ist, der Status quo, ist der Aufstieg Chinas unaufhaltsam. Das heißt, also China hat ein Interesse an einer offenen Globalisierung, so, better or for worse, ne? Und ist von daher keine Kraft in der Postliberalisierung auf der internationalen Ebene. Ne? China also sagt halt, es gibt Handel, schafft Win-Win-Situationen, wenn wir kooperieren. Wir müssen noch kooperieren, Klimawandel und soziale Frage, Entwicklung. Da hat man mehr davon, wenn man zusammenarbeitet und Handel fördert Entwicklung und so weiter und so fort. Also China redet im Prinzip so, wie der Westen in den 90er Jahren geredet hat. Ne? Aber es kann das, weil es auch in der Konkurrenz besser aufgestellt ist, vor allem was die E-Revolution anbelangt. Und China hat die E-Revolution halt durchschritten. Das ist der Punkt. Irgendwann ist der Punkt irreversibel, wenn man die E-Revolution durchschritten hat. Also in China, ich war jetzt in den letzten 12 Monaten für mein nächstes Buch, das über China sein wird, 4-mal da, um viele Gespräche zu führen. Und es gibt in China überhaupt keinen Grund, noch einen Verbrenner zu kaufen. Also weil ein E-Auto ist günstiger in der Anschaffung, günstiger in der Betankung, günstiger in der Versicherung, günstiger in der Wartung und du kriegst noch ein Kennzeichen dafür. Es gibt ja grüne Kennzeichen für E- und Hybridautos und blaue für Verbrenner. Wenn du ein Verbrenner-Kennzeichen haben willst, musst du in Shanghai 100.000 Yuan bezahlen, also ungefähr 11.000, 12.000 Euro. Und wenn du in Peking eins bekommen willst, wartest du, bis du schwarz wirst. Weil das ist einfach, du stehst auf einer Warteliste. Und du kriegst aber ein grünes Kennzeichen sofort. Das heißt also, ne, sozusagen der Punkt, an dem auch Deutschland jetzt einfach schlicht und ergreifend keine Verbrenner dort mehr verkaufen kann, der ist direkt hinter der Tür. Also ist auch ein wesentlicher Grund, warum das deutsche Exportmodell so an seine Grenzen gekommen ist und warum jetzt auch schutzzöllnerisch auf die chinesische Konkurrenz reagiert wird. Also ein anderer Grund ist die Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs, aber ein anderer Grund ist eben, dass also die Hoffnung der Autokonzerne, die größte Mittelklasse der Welt in China, 770 Millionen, die aus der extremen Armut geholt wurden, würden deutsche Autos kaufen, ist halt vorbei. Also was ich damit sagen will, ist, China ist ein von einer kommunistischen Partei regierter, letztlich ein Parteienstaat, ist aber nicht Triebkraft einer post-neoliberalen Weltordnung. Also China käme nicht auf die Idee, wie beispielsweise Deutschland, dass die Beteiligung eines chinesischen Unternehmens beim Hamburger Hafen unterbindet. Oder ne, wie jetzt die USA den Panama-Kanal kontrollieren will, obwohl Panama nicht diskriminierend agiert hat. Alle zahlen die gleichen Gebühren für Süßwasserabgabe und so weiter und so fort. Also ne, das heißt, das ist der Westen, der da zunehmend postneoliberal agiert, so gegen eine offene Globalisierung. Also zur makroökonomischen in den 70ern ganz kurz. Was da sich gewandelt hat, ist, dass die Staatsverschuldung ersetzt wurde durch die Privathaushaltsverschuldung. Na, also im Grunde die Triebkraft im Neoliberalismus, also das, was vorher Staatsausgaben waren, Staatsaktivitäten, wurde ersetzt durch einfach die große, insbesondere in den USA, die große Verschuldung der Privathaushalte. Was aber dann zum Beispiel sowas wie die Subprime-Hypothekenkrise ermöglichte, ne? Weil dann alles auf Kante genäht war und es leicht war, Privathaushaltsinsolvenzen zu produzieren. In den USA leben 60% der Arbeiter, der Bevölkerung von Paycheck zu Paycheck, also die haben gar keine Ersparnisse. Und wenn da eine Inflation kommt, eine Arbeitslosigkeit, ne, oder eine Gesundheitskrise, eine Arbeitsunfähigkeit, gibt es da halt Privathaushaltsinsolvenzen. Und das andere zum DeepSeek, also wenn man sich anguckt, mit welchen wenigen Ressourcen China diesen Erfolg gehabt hat, ist es ein weiterer Baustein in der Art und Weise, wie China da die Vorherrschaft oder die Dominanz in den Bereichen erlangt. Ne? Also, und interessant ist da auch, wie die Bereiche, wo China eben nicht konkurrenzfähig war oder abhängig war vom Westen, selbst bei den Mikrochips, ne, das war ja das Ziel des Trumpschen Wirtschaftskriegs, China von Mikrochips abzukoppeln, die es nicht selbst produzieren kann, weil die auch so extrem kapitalintensiv sind, dass es eigentlich zu Monopolen führt. Also eigentlich gibt es nur TSMC, selbst Intel wird abgehängt, weil es so kapitalintensiv ist. Dass selbst da China in einer Weise aufgeholt hat, wie das die meisten Experten nicht erwartet hätten. So. Und das würde ich subsumieren unter die Rubrik Chinas Planungskapazitäten, die dazu führen, dass der Westen illiberaler wird. Du warnst vor den autoritären Tendenzen im Westen, du warnst davor, dass der Meinungskorridor sich verengt, dass man vielleicht, dass Donald Trump vielleicht den Griff nach der Demokratie als Ganze macht, nicht wahr? Die Amtszeiten verlängert, abschafft oder was auch immer. Und du warnst doch damit im Grunde vor den politischen Resultaten, vor denen die Menschen in China ja gerade stehen. Sie haben einen Diktator, der auf Lebenszeit regiert. Sie haben ein massives militärisches Aufrüstungsprogramm. Sie haben eine Staatspartei, die ein anderes Land annektieren will, Taiwan. Sie haben keine Gewerkschaft. Sie haben keine betriebliche Demokratie. Das heißt, du schaukelst so rum und sagst, ja, das ist geschichtlich gewachsen in China und naja, da muss man ja ganz genau hingucken. Wo du hingegen beim Westen sofort dabei bist zu sagen, im Grunde leben wir schon im illiberalen Tag. Und ich verstehe diesen Widerspruch nicht. Denn wir Linken oder wir Kommunistinnen und Kommunisten, wir müssen uns doch nicht entscheiden. Wir müssen doch nicht sagen, hier in China, wow, ihr baut tolle E-Autos, super. Wow, ihr habt es geschafft, riesengroße Betonstädte zu bauen. Sondern wir müssen uns doch fragen, was sind die realen Einflussmöglichkeiten, die das Proletariat, die Einzelnen auf die Gesellschaft haben. Und die sind doch in China wahrscheinlich noch beschissener, als sie hier in dem gefährdeten, illiberalen Westen sind. Also ich verstehe das nicht. Warum machst du den Widerspruch auf? Und schaukelt es dann, wenn es in China geht, da so rum? Also das verstehe ich. Also ja, ich wollte auch nochmal zu China nachfragen. Also China unterliegt ja genauso den Marktgesetzen. Das heißt, es gibt auch einen Gegensatz von Kapital, was durch die Partei oder die jeweiligen staatlichen Unternehmen repräsentiert ist und der chinesischen arbeitenden Klasse. Und auch was, da passiert ja auch, ich meine, ich hätte auch gesehen, da passiert auch was, also unterliegt genau denselben Widersprüchen zum Liberalismus, noch vielleicht zum Mehr oder zu Wider oder so. Ja, das war die eine Frage, die ich wollte mal dieser Begriff, dann das andere, was du auch sagtest, Demokratie versus Autokraten. Es gibt ja auch andere Gegensätze, die man manchmal in Begrifflichkeiten findet, also legaler, also rechtsstaatlich funktionierender Kapitalismus. Und manche sagen, dass der Kapitalismus eine Art ja, Mafia-Kapitalismus eigentlich übergeht. Also das gewissermaßen, also in den USA jetzt beispielsweise wird ja eigentlich das Justizsystem gleichgeschaltet. Also gerade dieser Tage und die staatlichen Organe. Also sie sind also gewissermaßen nicht mehr ein separater Teil, sondern gewissermaßen liegt hier der nächste Begriff Oligarchie. Also Elon Musk greift direkt in in die Möglichkeiten des Staates ein. Das ist, denke ich, eine neue Qualität. Ja, vielleicht dann nochmal. Was hältst du von der Idee von John Maynard Keynes zum Ende des Kapitalismus? Mein Einwand vorhin ist wahrscheinlich überhaupt nicht angekommen, weil er zu abstrakt formuliert war. Vielleicht einfach nur als Stichwort da einwerfen, veränderte organische Zusammensetzung des Kapitals als ein grundlegendes Problem und Verlagerung der Mehrwertproduktion auf die Kreditzirkulation, die das ganze Ding auf dem endgültig auf den Kopf stellen und andere Formen des Managements erfordern. Also Manager sind für mich auch Staatspolitiker, aber die arbeiten ja mit ihrem Standort, die sich aber um die Geldvermehrung kümmern, primär auf dem Dollar. Die haben ganz andere Sorgen und denken auf einer ganz anderen Ebene drüber nach. Okay, ich fange damit gleich mal an. Also, und das knüpft auch an das, was du gesagt hast, an, auch was du vorhin mit Varoufakis und dem Tech-Feudalismus meintest, obwohl Varoufakis, glaube ich, da noch die schwächere Argumentation hat zu Cédric Durand, bei dem er sich, glaube ich, bedient hat, aber mich überzeugt auch Durand nicht. Es gibt eine Auseinandersetzung oder diese These, dass sich die Finanzen abgelöst hätten von der Mehrwertproduktion, die teile ich nur insoweit, in der es diese Überschuss- oder Überakkumulationsproblematik gibt, die sich aber aus der Mehrwertproduktion ergibt, also eine Finanzialisierung. Also da gibt es vor allem die große Debatte ist ja zwischen den Stagnationisten, die eigentlich davon ausgehen, dass alles, was seit der Krise des Fordismus passiert ist, immer noch davon geprägt ist. Das würde aber bedeuten, dass wir heute im Postfordismus leben und dass der Postfordismus, also die Zeit seit 1979 bis heute, immer nur als Post beschrieben werden könnte. Also dann wäre der Postfordismus länger als die fordistische Ära insgesamt. Und das ist, glaube ich, auch empirisch nicht zu begründen, also diese stagnationistische These, weil es halt durchaus, trotz der Tendenz zur organischen Zusammensetzung des Kapitals, auch Phasen gegeben hat, der durchaus Wiedergewinnung von Profitabilität. Natürlich ist der Kapitalismus, hat er seine Profitraten aus seinem goldenen Zeitalter, also der 50er, 60er Jahre, nicht wieder erreicht. Aber die 90er Jahre waren durch die Digitalisierung durchaus Phasen höherer Profitabilität. Und die Finanzialisierung ist auch nicht nur ein Wasserkopf, sondern sie ist durchaus auch funktional. Da bin ich eher Anhänger der Torontoer Schule, auch weil ich da ausgebildet worden bin. Also ist sie funktional für transnationalisierte Kapital- und Investitionen. Also das heißt, die Absicherung gegen Währungsschwankungen, also all das, was die Finanzialisierung beinhaltet, ist auch in gewisser Weise notwendig für transnationalisierte oder globalisierte Lieferketten. Also von daher würde ich es doch immer wieder zurückführen, die Finanzialisierung auf die Mehrwertproduktion, auf GWG-Strich. Zu dem Oligarchenkapitalismus, also das ist schon eine interessante Entwicklung, die, glaube ich, mehr Empirie braucht. Also wie viel ist konjunkturell jetzt über die Trump-Administration? Trump 1.0 hat ja seine Buddies auch bedienen können, ohne dass die, also klar haben die auch Regierungsfunktionen gehabt, Rex Tillerson von ExxonMobil wird dann Außenminister. Also diese Verknüpfung aus der Konzernwelt in die Regierung und dann wieder zurück, die hat es ja immer schon gegeben. Jetzt ist es natürlich besonders prägnant, dass es der reichste Mann der Welt ist, was ich auch politisch sehr interessant finde, also weil Vermögensungleichheit hat es im Kapitalismus immer gegeben, aber man konnte sich darüber hinwegtäuschen, weil man, wie Malcolm Silvers in seinem USA-Buch mal geschrieben hat, man begegnet den Leuten ja nicht. Die Leute fliegen Privatflugzeuge und duschen da in ihren goldenen Duschen und sind in ihren Restaurants, in die wir niemals durch die Hintertür reinkämen und schippern mit ihren Yachten über die Weltmeere. Also, und die haben sich, also Hearst oder solche Leute, also die Schlotbarone und die großen Zeitungsmagnate der Vergangenheit im Gilded Age, zu dem Trump zurück will, die haben sich verbarrikadiert hinter großen Zäunen, haben dann lange Anfahrtswege zu ihrem Anwesen, das dann hinter der Bergkuppe verborgen war und wollten nie öffentlich groß in Erscheinung treten. Das ist mit Musk anders und das ist ein Legitimationsproblem für den Kapitalismus. Und das hat Jan van Aken durchaus, glaube ich, richtig begriffen, dass jeder Milliardär ein Problem für die Demokratie ist. Und das wird jetzt sichtbar. So. Ob das aber Auswirkungen hat auf die Staatsdebatte. Also es gibt ja im Prinzip diese große Staatsdiskussion in den 70er Jahren zwischen Ralph Miliband und Nikos Poulantzas war ja, also ist die Präsenz von Kapitalisten im Staat Ausdruck kapitalistischer Politik? Oder müssen wir, und das war Miliband und Poulantzas argumentierte ja, der Staat ist im Kapitalismus immer ein kapitalistischer Staat, weil alle seine Funktionen sind schuldenfinanziert bei den internationalen Finanzmärkten. Das heißt, der Staat ist immer abhängig davon, ein unternehmensfreundliches Investitionsklima zu schaffen und so weiter. Und man wählt auch Kapitalisten nicht ab. Das heißt also, ne, Regierungen müssen pro Unternehmer, pro kapitalistisch sein, weil sie abgewählt werden, aber eben Unternehmer nicht abgewählt werden können und so, also im Kapitalismus. Also diese Debatte, glaube ich, müsste man neu führen, aber bei Poulantzas war die Präsenz von Kapitalisten im Staat kein Grund zu sagen, es geht hier um eine direkte Kolonisation. Also ne, der Staat ist dadurch nicht mehr der ideelle Gesamtkapitalist. Ne? Und bei Musk zum Beispiel, also ich meine, wie erklärt man es, dass Musk, also ist das Gesamtinteresse oder das Privatinteresse? Musk wird Teil einer Administration, die dem E-Auto den Krieg angekündigt hat. Ne? Also das ist ja pikant. Ne? Trump hat gesagt, er werde den Kaufzwang für E-Autos, den Biden eingeführt habe, werde er beenden. Und natürlich wissen wir, dass Musk sein Geld nicht mit Teslas macht, aber es ist symbolisch das, wofür er steht. Und ist, glaube ich, eine total wichtige Debatte, aber die wird vielleicht auf der Grundlage von noch mehr Empirie zu führen sein. Und dann zu China. Also du hast völlig recht, klar, China ist kein Arbeiterparadies. Ne? In China gibt es Klassen, also es gibt keine freien Gewerkschaften. Es gibt Klassen, insbesondere ist der Gegensatz zwischen den Gigworkern, so dem Dienstleistungsproletariat und den Mittelklassen. Also ne, die durch die ja sehr erfolgreiche, muss man auch sagen natürlich, Anti-Armutsbekämpfungspolitik in die Mittelklassen gehoben worden sind. Warum ich Entwicklung stark mache, ist, dass es natürlich wichtig ist, Länder auch zu bewerten, wo kommen sie her und wo gehen sie hin. Ne? Und also für China, es wäre für den Westen eine zunehmende Tendenz zur Sozialabbau, Demokratieabbau und autoritärer Staatlichkeit festzustellen, ist es bei China ambivalent. So, ne? Also es gibt auf jeden Fall eine Tendenz zur Versicherheitlichung. Also das sagen alle Sinologen, man kann ja auch viel darüber lesen, seit dem arabischen Frühling. Zum Beispiel die Uiguren-Frage auch dadurch mitbestimmt war. Ne? Also, dass man die Uiguren-Frage, dass sie nicht mehr durch das Kulturministerium, also sozusagen die Apparate behandelt wurde, die für die kulturelle Integration der Minderheiten zuständig waren, sondern zum Polizeiproblem wurde. Ne? Also, dass sie sozusagen, woraus sich dann auch die Logik der Repressalien und so weiter ergab. Es ist ja heute, das sollte man mal diversen deutschen Journalisten sagen, keine Problematik mehr. Ich bin ja häufiger im Fernsehen oder im Radio und habe da mit diversen Leuten das Vergnügen, die ihrer herrschenden Klasse in Deutschland keinen Gefallen tun, weil sie, also Christoph von Marschall beispielsweise, mit dem war ich in der Phoenix-Runde, dessen Wissensstand beruht auf von vor 15 Jahren, aber er vertritt das sehr selbstbewusst, den neuen Kalten Krieg. Also es gibt eine Tendenz zur Versicherheitlichung und trotzdem ist in bestimmten Bereichen ist die Entwicklung Chinas positiv auch zu bewerten. Ne? Also ja, hat es in Bezug der Marktreformen hat es wachsende Ungleichheit gegeben, aber im Gegensatz zum Westen nimmt die Ungleichheit nicht zu, sie nimmt ab. Ne? Also der Gini-Koeffizient ist in den letzten 5 Jahren immer mehr zu Gleichheit, zu mehr Gleichheit, zu weniger Ungleichheit gegangen. Ich glaube, man kann es weltgeschichtlich nicht in Abrede stellen, selbst wenn man Gegner von Marktorganisationen ist, dass die Deng-Reformen und die Entwicklung Chinas dazu geführt haben, die UN-Ziele der Armutsbekämpfung tatsächlich zu erfüllen. Wäre das möglich gewesen durch einen Regime-Change in China, in dem halt die kommunistische Partei nicht mehr führend wäre? Ich glaube nicht. Also China wäre dann eher sowas wie Indien. Wären die Erfolge, also ist das E-Auto die Lösung für die Klimakrise? Sicherlich nicht. Die Klimakrise wird im Rahmen des Kapitalismus nicht zu lösen sein. Aber ist es ein weltgeschichtlicher Fortschritt, dass China den globalen Süden mit anderen Mobilitätskonzepten versorgt, dass China überall Hochgeschwindigkeitssysteme aufbaut, um zu verhindern, dass alle Leute den American Way of Life leben und der Planet sozusagen total über die Wupper geht, in allerschnellster Geschwindigkeit? Sicherlich ist es weltgeschichtlich positiv zu bewerten. Hättest du ein System wie in den USA mit Pendlern, die 3-4 Stunden pendeln, weil sie sich die Mieten in den Metropolen nicht mehr leisten können. Und dann wird der Benzinpreis zum Brotpreis, weil wenn du 4 Stunden nach New York pendeln musst, um da irgendeinen scheiß Dienstleistungsjob zu machen, dann ist sozusagen der Benzinpreis ein absolut entscheidender Preis. Und dann wählst du Trump, weil der verspricht, deinen Benzinpreis geringer zu machen. Und du baust noch eine Spur nach der anderen bei den Pendlerautobahnen in Houston. Also ich weiß nicht, was ihr schätzt, aber da sind die Pendlerautobahnen 26-spurig. Das hat damit zu tun, dass die USA eben kein Hochgeschwindigkeitszugsystem haben, wie China es aufgebaut hat. Das heißt, man muss die Entwicklung bewerten, gucken, wo kommt ein Land her, wie kann es sich aus der Situation, in der es ist, weiterentwickeln. Und ich glaube, dass ein neuer Kalter Krieg, und das ist, glaube ich, so die Haltung, die wir zu China hier entwickeln müssen, ein neuer Kalter Krieg gegen China, um den es ja geht, ist nicht im Interesse der Weltbevölkerung. Er ist nicht im Interesse der europäischen und auch nicht der amerikanischen Arbeiterklasse. Das sieht man jetzt beispielsweise bei den Schutzzöllen. Trump führt Schutzzölle 60% gegen chinesische Importe ein. Die Arbeiterklasse im Westen ist völlig abhängig von günstigen Konsumgütern aus China. Das heißt also, Trump wurde gewählt wegen der Inflation, wird aber die Inflation jetzt auf verschiedene Studien sagen zwischen 6,3 und 9,6% steigern. Und das bei einer Bevölkerung, von den 60% keine Ersparnisse haben. Und Europa, das Gleiche mit den E-Autos, mit den Solaranlagen. Also wir haben eine Ampelregierung, die hat die Arbeiterklasse gezwungen, jetzt das Doppelte, annähernd das Doppelte für CO2 zu bezahlen, hat ihnen aber die Möglichkeit genommen, tatsächlich das Schärflein beizutragen für den Klimaschutz, indem sie nämlich günstige chinesische E-Autos kaufen oder indem sie chinesische Solaranlagen kaufen günstig. Um dann gar nicht erst drüber zu reden, also was würde denn ein neuer Kalter Krieg bedeuten? Der würde bedeuten, dass die Versicherheitlichung in allen Ländern zunimmt. Nein, in allen Ländern würde Militarismus, Rassismus und Nationalismus zunehmen. Und da bin ich dann bei Friedrich Engels. Also Friedrich Engels, der ab 1888 warnte, dass es einen neuen Weltkrieg geben würde. Und er sagte, der Sozialismus ist unaufhaltsam, da sind wir heute nicht. Ja? Aber sozusagen, solange wir den Weltfrieden bewahren, weil ansonsten der Nationalismus uns die Möglichkeit, also die Bedingung für Klassenauseinandersetzung im Inland verschlechtert. Ich habe, also bevor es jetzt zu dem Krieg mit, oder jetzt zu dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine gekommen ist, habe ich immer gesagt, also wenn ihr ernsthaft Putin ablehnt und Russland, also es scheiße findet, wie Russland regiert wird, ja, dass es autokratisch regiert wird, dass es Putin gegen Oppositionelle vorgeht, gegen Gewerkschaften, dass er neoliberale Rentenreformen durchführt und Oppositionelle bis irgendwie nach Westeuropa verfolgt und LGBTQIA-Personen verfolgt, dann müsst ihr Entspannungspolitiker sein, weil dann entfalten sich die inneren Widersprüche. Na, ich meine, der russische Krieg in der Ukraine hat ganz starke Elemente eines Kriegs der Ablenkung von inneren Widersprüchen. Also die Rentenreform von 2019, die das Renteneintrittsalter für Frauen von 50 auf 55 und für Männer von 55 auf 60 erhoben hat, die wurden von fast 80% der Bevölkerung abgelehnt. Es gab Massenproteste, getragen von der Kommunistischen Partei insbesondere, also die eigentlich wirklich breit verankerte Opposition gewesen ist. Beim Ukraine-Krieg war sie es ja nicht oder nur in Teilen. Gleichzeitig haben bis zuletzt jetzt den Ukraine-Krieg 80% der Russen und Russinnen geteilt, weil sie die Wahrnehmung, Russland wird vom Westen umzingelt und eingekreist, teilen. Das heißt, also wenn man will, dass die inneren gesellschaftlichen Widersprüche sich verstärken, dass wenn man will, dass auch die Arbeiter in China bessere Kampfbedingungen haben, dann muss man einen neuen Kalten Krieg verhindern, um gar nicht erst über Klimafragen zu sprechen. Also, neuer Kalter Krieg heißt, Klimakatastrophe ist unaufhaltsam. Das muss man sich auch klar machen. Von daher, glaube ich, ist das die Priorität, sich gegen das China-Bashing, gegen die neue kalte Kriegsideologie zu stellen. Und man kann so argumentieren, ihr müsst keine Sympathien für China haben, aber ihr müsst erkennen, dass ein neuer kalter Krieg überall Rassismus, Nationalismus, Militarismus vorantreiben will. Und zu Taiwan vielleicht auch noch der eine Satz. Taiwan ist völkerrechtlich Teil von China. Das ist die Position. Und China hat kein Interesse, den Status quo zu ändern. Das ist mein Punkt. China rüstet auf, rüstet nach, muss man auch dazu sagen. Also die Dominanz der globalen NATO-Staaten ist ja völlig klar. China hat eine Militärbasis in Djibouti. Die USA haben 700. Also wer militärisch das sagen hat, ist völlig klar. Die USA haben die 6 größten Rüstungskonzerne und. Aber China hat kein Interesse an einem Krieg. Das ist das Sparta-Athen-Problem. Also der Aufstieg Chinas ist unter friedlichen Bedingungen unaufhaltsam. Und das weiß man in China. Und es sind die USA, die auf eine Veränderung des Status quo hinarbeiten. So. Ich sage nicht, dass Russland in der Ukraine eine Falle gestellt worden ist. Aber wir werden eine Situation haben können, in der China in Taiwan einmarschiert, aber die Ursache dafür in der westlichen Außenpolitik zu suchen sein wird. Also die USA unter Biden haben systematisch auf eine Unabhängigkeit Taiwans hingesteuert. Also Taiwan wird ja bislang völkerrechtlich nur von 11 Mikrostaaten, Vanuatu oder irgendwie die Cayman Islands und wem auch immer, anerkannt und vom Vatikan. So, aber alle anderen erkennen Chinas Alleinvertretungsanspruch für Festlandchina und Taiwan an. Und die USA haben unter Biden in dreifacher Weise einen qualitativen Sprung vollzogen. Sie haben einmal irgendwie die drittranghöchste Politikerin, Nancy Pelosi, Büro Taipei. Dann hat Biden mehrfach gesagt, sie würden gegebenenfalls bei einer Invasion militärisch Chinas in Taiwan, würden sie Taiwan nicht nur mit Waffen und Geld verteidigen, sondern mit eigenen Truppen. Er ist dann immer wieder ein bisschen zurückgerudert, aber hat es mehrfach gesagt, es steht im Raum. Und drittens, seit November 2023 finanziert der amerikanische Steuerzahler direkt die Aufrüstung in Taiwan. Und das muss man sich klar machen. Also der amerikanische Steuerzahler finanziert die Aufrüstung eines Staates, den die USA völkerrechtlich nicht einmal anerkennen. Und das ist der gleiche Mechanismus, mit dem die USA auch die Waffenlieferung an die Ukraine finanziert haben, nämlich Foreign Military Finance. Das ist ein qualitativer Sprung in Richtung einer Unabhängigkeit Taiwans. Und Marco Rubio ist da ein totaler Hardliner. Also diese Tendenz wird sich fortsetzen. Es ist aber auch klar, in China hat gesagt, eine Unabhängigkeit Taiwans, wo dann amerikanische Mittelstrecken-Atomraketen direkt vor unserer Küste sind, werden wir nicht tolerieren. Das hat die chinesische Regierung immer wieder erklärt. Und die Frage ist, was ist im Interesse der internationalen Sicherheit? Ich meine, auch Taiwan hat kein letztlich bedingt Interesse an der Unabhängigkeit. Selbst die Kuomintang, also die alte Herrschaftselite, die nach der kommunistischen Revolution 1949 geflohen ist nach Taiwan, das sind heute die besten Freunde Chinas. Die wollen keine Unabhängigkeit, weil eben die wirtschaftliche Verflechtung für beide so vorteilhaft ist, dass sie davon beide profitieren. Das heißt also, es sind die USA, die da einen Spaltpilz reinsetzen, um letzten Endes einen neuen Kalten Krieg herbeizuführen, weil es der einzige Weg ist, mit dem die USA China noch eindämmen können, indem sie Europa von China abkoppeln und indem sie Europa sich aufrüsten lassen, um letzten Endes gegen China vorzugehen. Ob das dann beinhaltet einen großen Krieg gegen China oder nur Stellvertreterkriege und einen fortgesetzten Wirtschaftskrieg, sei mal dahingestellt. Aber das ist die Situation. Und von daher, glaube ich, ist es sehr wichtig, Priorität, keinen neuen Kalten Krieg zuzulassen. Und jetzt, finally, John Maynard Keynes. Also, ich bin ja ein großer Fan von der Euthanasie der Rentiers. Und ihr habt gehört, ich bin ja auch ein großer Fan von Franklin Delano Roosevelt. Der kannte seine Pappenheimer. Wenn es nach dem gegangen wäre, hätte er ja auf alle Milliardäre eine 100% Steuer erhoben. Da ist das, was Jan van Aken fordert, also ein kleiner Bruchteil von dem, was ein US-amerikanischer Präsident mal gekonnt hat. Und von daher, also wirtschaftspolitisch sympathisiere ich damit, aber ich glaube nicht, dass der Kapitalismus von alleine zusammenbricht. Vorher bricht er die Menschen im Kapitalismus zusammen. Und da bin ich bei David Harvey, also dem marxistischen Geografen und Ökonomen, der sagt, der Kapitalismus muss geschubst werden. So. Der Kapitalismus wird nicht von alleine zusammenbrechen, er muss geschubst werden und die Frage ist, wer macht's? Und mit der Frage entlasse ich euch in diesen schönen Abend.